doch Deutschland, wir bringen dich zum Fall. Deutschland muss starren, damit wir leben können. Deutschland muss starren, damit wir leben können. Deutschland muss starren, damit wir leben können. Deutschland muss starren, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland verrecke, damit wir leben können. Deutschland! Uhr und 3 Minuten. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender. Wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals, den 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht ist bekannt. Die Oststreifen haben deutsche Divisionen nach gestern die Weichselmündung und den Westteil der dritten Nährung bis zuletzt tapfer verteidigt, wobei sich die 7. Infanteriedivision besonders auszeichnete. Dem Oberbefehlshaber, General der Panzertruppe. 8. Mai 1953, Mopo. Rennfahrer Brauchitsch in Haft. Rätsel um St. Pauli-Catcher gelöst. Amokläufer erschießt Geliebte vor der Kirche. 8. Mai 1953, Bild. Volksfest für Erich von Manstein. Es war ein echtes Volksfest, das die Schwaben den von den Engländern aus dem Gefängnis Werl entlassenen ehemaligen Feldmarschall Erich von Manstein bereiteten. Eine Musikkapelle und alle Schulkinder zogen zum Schlosshof, wo sich Manstein mit seiner Frau auf der Treppe zeigte. Stalins Sohn soll geflohen sein. Kleines Brennhaus und da saß er zu dritt und fuhr nur mit dem Güterzug weiter Richtung Osten. 8. Mai 1954, Mopo. Ungewissheit über das Schicksal der letzten von Yen Wen Pu. Widersprüche um Fluchtversuch von Polenschiff. 8. Mai 1954, Bild. Menschen ohne Maske, Frieden, Arbeit, Liebe. Bild weiß jetzt, wie es den deutschen Menschen ums Herz ist. Und wir dürfen, ja, wir müssen es sagen, das deutsche Volk denkt im Grunde seiner Herzen sauber, redlich, gerecht. Nach 15 Jahren beispiellosen Schicksals, der deutsche Mensch ist sich treu geblieben. Keiner wage es, einen Stein zu werfen. Wenn Sie eine Burg erstürmen wollten, 6 Mann, Parley, Karabiner, Helm nach vorn gezogen. Und ich denke, das kann ja. Und dort in diesem Haus, aber im Keller, erlebten wir auch das Kriegsende. Das heißt, der Keller war uns ja nicht fremd. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 1955 nahm die Erinnerung an Flucht und Vertreibung großen Raum ein. Dabei wurde die Tragödie des deutschen Ostens zumeist aus dem historischen Zusammenhang herausgelöst. Die von der Bundeszentrale für Heimatdienst herausgegebene Wochenzeitung Das Parlament stellte den Vormarsch der Roten Armee als das unerwartete Hereinbrechen bestialischer Horden dar, die an Unschuldigen unmenschliche Vergeltung übten. Asien überfällt Europa, titelte der Münchner Merkur. Der unmittelbar vorausgegangene Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion wurde so umgedeutet zu einem heldenhaften Abwehrkampf gegen den Bolschewismus. In den 60er Jahren setzten sich diese Grundmuster der Erinnerung zunächst fort. In Westdeutschland ist der 20. Jahrestag der deutschen Kapitulation zu einem Festival der Wehleidigkeit geraten, analysierte Theo Sommer 1965 in der Zeit. Auch der englische Observer stellte fest, in der Bundesrepublik habe man weniger des Endes der Nazi-Tyrannei gedacht, als vielmehr der Leiden, die den Deutschen von ihren Besatzern angetan worden seien. Harte Arbeit, karger Lohn. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit, so weit. Es gab ja fast täglich Luftangriffe. Wir waren jeden Tag im Grunde im Keller. Manchmal machten wir Ausflüge. 8. Mai 1956, Morgenpost. Er hatte die Hausfrauen betrogen. Butterfälscher im Gerichtssaal verhaftet. Er hat es nach 11 Jahren satt. Die Nordermanns aus Wiedenbrück sind empört. Der Möbelfabrikant hatte versucht, wieder in sein Haus einzuziehen, in dem immer noch die Engländer wohnen. Lasst die Gefangenen frei. Ja. 8. Mai 1957, Morgenpost. Zweite Schweinerei in Hamburger Schweinepreisen. Filmstar gefesselt und beraubt aufgefunden. Was geschah in Todeszelle 474? Röhm stellte sich mit nackter Brust vor die Pistolen. 8. Mai 1957, Bild. Verzweiflungstat aus Angst vor den Russen. Baby musste sterben, weil es schrie. Noch immer werfen die grausigen Ereignisse des Zusammenbruchs ihre schwarzen Schatten. Mai 1960, Bild. Sie gedachten der Befreiung. Gedenkfeiern hielten über 500 ehemalige KZ-Insassen oder deren Angehörige aus Deutschland und zahlreichen anderen europäischen Ländern auf dem Gelände des einzigen Konzentrationslagers in Neuengamme und den Ehrenmalen in Ohlsdorf und Bergedorf ab. Die früheren KZ-Häftlinge hatten sich anlässlich der 13. Wiederkehr ihres Befreiungstages zu einem Kongress in Hamburg getroffen. Während der NS-Zeit kamen im Lager Neuengamme rund 50.000 Menschen ums Leben. Anfang 1965, die Welt außer Bonn rüstet zur Feier des 20. Jahrestages des 8. Mai 1945. In der Bundesrepublik wird nicht gefeiert, aber in der Öffentlichkeit ist der Jahrestag der Kapitulation so präsent wie nie zuvor. 1964 und 65 sind die Deutschen von ihrer Geschichte gleichsam umstellt und können nicht entrinnen. 1964 waren gleich 4 epochale Ereignisse auf dem Gedenkkalender rot umrandet. Die 25. Wiederkehr der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs, der 20. Jahrestag des 20. Juli 1944 und der 15. des Grundgesetzes, womit die Bundesrepublik Weimar überdauert hatte. 1965 schließlich gilt es, den 20. Jahrestag von 1945 zu begehen. Und das Datum wird auch mit dem 10. Jahrestag der Souveränität der Bonner Demokratie verknüpft. Das Alleingelassensein und die Propagandakampagne aus dem Osten schweißt die Politiker aller Parteien zusammen. Bundeskanzler Ludwig Erhard wendet sich am 8. Mai über das Fernsehen an das deutsche Volk. Er rät ihm, sich vom Osten nicht durcheinanderbringen zu lassen, sich weiterhin mit Selbstvertrauen zu rüsten. Wir haben wahrlich keinen Anlass, so der Regierungschef, diesen Tag zu feiern. Voller Trauer gedenken wir der zahllosen Opfer dieser schrecklichen Zeit, die Hektar Tompen von Blut gefordert hat. Unserer Gefallenen, der Ermordeten, wer immer die Mörder waren. Er hat dankt den westlichen Siegermächten für die Aufbauhilfe. Dann dankt er Gott für die Gnade, dass wir noch einmal die Kraft fanden, von neuem zu beginnen, dass wir uns aus Schutt und Trümmern eine neue Welt bauen konnten, dass wir eine wirtschaftliche und soziale Ordnung errichteten, die, was Menschenwerk nur immer vermag, Not zu lindern und Schuld zu sühnen versuchte. Das deutsche Volk, das für die Menschheit Großes geleistet hat und die Kraft aufbrachte, sich selbst zu erneuern, darf seiner Zukunft gewiss sein, schließt der Bundeskanzler. Wenige Monate später, in seiner Regierungserklärung vom 10. November, wird er vom Ende der Nachkriegszeit sprechen, das nun eingetreten sei. Des Weiteren sprach Ludwig Erhard vom 8. Mai als einem Tag so grau und trostlos wie so viele vor oder auch noch nach ihm. Er sprach von einem Tag, an dem Deutschland geschlagen und gedemütigt am Boden lag. Ferner von der Gnade, dass wir noch einmal die Kraft fanden, von neuem zu beginnen. Aber auch von dem andauernden Schmerz um das geteilte deutsche Land und das willkürlich und gewaltsam zertrennte deutsche Volk, sowie von der Aufgabe, seine Einheit zurückzugewinnen. Und schließlich von der Unmöglichkeit, den 8. Mai als einen Gedenktag der Befreiung zu feiern, weil mit der Niederwerfung Hitler-Deutschland und dem Ende des unseligen Krieges nicht Unrecht und Tyrannei aus der Welt getilgt, sondern in der Folge die Freiheit von Menschen und Völkern wiederum mit Füßen getreten worden sei. Und in eben diesen Sätzen Erhards zeigte sich eine Wahrnehmung des historischen Datums, die auch deutlich werden ließ, warum der 8. Mai als politischer Gedenktag in der Bundesrepublik lange Zeit keine Rolle spielte. Zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Dabei war in der Schule als KJ-Führer und da war ich stolz drauf. Wir haben ja nur gesungen und Musik gemacht und haben eigentlich uns an sonst gar nichts orientiert oder mich hat auch sonst nichts interessiert. Und dann wusste ich, dass die Frau Nachbarin gesagt hat, wenn er einen... 8. Mai 1965, Mopo. US-Präsident fordert zum 8. Mai, die Sowjetzone muss verschwinden. Bundeskanzler Erhard gedachte in einer Fernsehansprache der ungelösten deutschen Frage. Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt forderte in einer Kundgebung in Wiesbaden 20 Jahre nach der Kapitulation des Hitlerregimes endlich einen Friedensvertrag für ganz Deutschland. 20 Jahre sind genug. Die deutschen Sozialdemokraten sind bereit, diese Verantwortung für Deutschland zu tragen. Unsere Meinung? Zieht den Schlussstrich. Millionen von Menschen waren auf den Schlachtfeldern verblutet. Millionen waren zu Tode gemartert worden. Millionen hatten die Heimat, die Familie und jeden inneren Halt verloren. Aber in dieser Stunde des Kriegsendes war in den Ruinenfeldern Deutschlands auch die erbarmungslose Gewalt der Unmenschlichkeit versunken. Das Gewissen erwachte, das Gefühl von Schuld und Scham. Die alliierten Truppen besetzten unser Land. Aber erstaunt begegnete einem durch Blut, Unrecht und Tränen geläuterten Volk. Nach 154 Verhandlungstagen das erste Plädoyer im Auschwitz-Prozess. Das deutsche Volk ist kein Volk von Mördern. 8. Mai 1965, Bild. Serie Die letzten 50 Tage. Heute Die Waffen schreien. Deutschland hat den Krieg verloren. Es war ein leichtfertig vom Zaun gebrochener Krieg, der unermessliche Opfer forderte. Die Deutschen kämpften tapfer. Unermesslich ist das Leid, das sie ertrugen. Unermesslich aber ist auch das Leid, das sie anderen Völkern machten. Ein sinnloser Krieg ist zu Ende. Deutschland ist zerrissen und zerstört und die Welt blutet aus tausend und abertausend Wunden. Der 8. Mai wird in die Geschichte eingehen, als Tag der bedingungslosen deutschen Kapitulation. Von den Russen erobert wurde. Und irgendwie war die, hatte man das Gefühl, waren die schon abgekämpft und sie hat sich geplündert. Es ging gelinde ab. für uns. Weiß ich nicht für andere. Zum 25. Jahrestag wurde zum ersten Mal der 8. Mai staatsoffiziell begangen. Seit in Bonn eine sozialliberale Koalition regierte und mit Willy Brandt ein erklärter Antifaschist und Emigrant Bundeskanzler war, hatte sich das geschichtspolitische Kräftefeld nachhaltig verschoben. In der Öffentlichkeit gewannen die kritischen Stimmen zunehmend an Gewicht. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung etwa setzte der Historiker Peter Graf Kielmannseck einen bemerkenswerten Kontrapunkt zu der dort bis dahin vorherrschenden Opferrhetorik. Deutschland war, was die nationalsozialistische Verwüstung Europas betrifft, zunächst einmal Täter und die anderen waren Opfer. Diese zentrale politische Gedenkveranstaltung mit einem neuen Schwerpunkt fand teilweise kein Verständnis und Zustimmung. So hieß es zum Beispiel in einem Kommentar der Zeitung Christ und Welt vom 1. Mai 1970, der einer zumindest im konservativen Meinungsspektrum nach wie vor durchaus verbreiteten Auffassung anschaulich Ausdruck verlieh. Maß und Mitte werden in Deutschland immer wieder beschworen, offenbar deshalb, weil es gerade daran hierzulande fehlt. Nichts hat das in letzter Zeit erschreckender demonstriert als das Vorhaben des Bundeskanzlers am 8. Mai, dem Tag der deutschen Kapitulation im Bundestag, eine Erklärung abzugeben. Keine Nation der Welt käme auf die absurde Idee, ihre Niederlage ohne Not zum Gegenstand einer parlamentarischen Erklärung zu machen. Premiere des 8. Mai als politischer Gedenktag vermochten derartige Einlassungen indes nicht mehr zu verhindern. Im Rahmen von Brandts neuer Ostpolitik veränderte sich auch der offizielle Umgang mit dem Kriegsende von 1945. Da die sowjetischen und osteuropäischen Toten des Zweiten Weltkriegs jetzt deutlich ins Bewusstsein traten. Anders als noch 1965 wurde der 8. Mai nun mit einer Sondersitzung des Bundestages begangen. Bereits zwei Tage zuvor hatte Bundespräsident Gustav Heinemann aus Anlass des Jubiläums einen Empfang für das diplomatische Korps gegeben. Niederlagen feiert man nicht, hatte der Oppositionsführer Rainer Barzel zwar im Vorfeld protestiert, sich angesichts der veränderten politischen Machtverhältnisse und des beginnenden gesellschaftlichen Klimawandels aber nicht mehr durchsetzen können. In seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag plädierte Brandt ebenso wie Heinemann für eine Aussöhnung mit dem Osten und für eine Anerkennung von DDR und oder Neiße Grenze. Entsprechend heftig fiel auch die Reaktion der vertriebenen Verbände aus. Brandt war nicht Deutschland und Brandt ist nicht Deutschland, hieß es in einer Erklärung der Landsmannschaft Ostpreußen. Die Zeiten, in denen die Vertriebenen sich bei ihren Forderungen nach Rückgabe der Gebiete jenseits von Oder und Neiße eines weitgehenden gesellschaftlichen Rückhalts sicher sein konnten, waren jedoch vorbei. Dort, wo die Blumen blühen, beziehungsweise zu zerschnippeln und rauszuwerfen. Meine Mutter warf einen Graben weg, den sie gefunden hat. 8. Mai 1970, Mopo. Vor 25 Jahren kapitulierte das Reich. Europa feiert heute den 25. Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Das Ende des barbarischen Krieges, der je geführt worden war. Zu gewaltig waren die Verbrechen der Deutschen, zu eindeutig die Niederlage, als dass sich nennenswerter Widerstand gegen die Befreiung vom Faschismus geregt hätte. Die Menschen in Deutschland waren froh, dass der Spuk vorbei sei, wobei sie nur zuweilen vergaßen, dass sie diesen Spuk ganz tatkräftig unterstützt hatten. Nicht erst in jüngster Zeit mehren sich jedoch in der Bundesrepublik nationalistische Stimmen, die am 8. Mai nicht eine Niederlage feiern wollen. 8. Mai 1970, Bild. Am Fall Haller ist was faul. Und das alles 3 Wochen vor der Fußballweltmeisterschaft. Der Arzt: Haller kann nicht in Mexiko spielen. Doch mit einer gewissen Unsicherheit immer noch. Aber hier erwartet. 8. Mai 1975, Bild. Mord im Supermarkt. Unwetter, es war Nacht über Hamburg. Es gab ja kein Wasser, kein Strom, keine. Ja, also Brücken in die Luft sprengen, englische Besatzungsquartiere. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 1975 verweigerte die Regierung Helmut Schmidt sowohl die finanzielle Unterstützung als auch die Teilnahme an Gedenkveranstaltungen der vertriebenen Verbände. Das Gedenken an Flucht und Vertreibung in der Öffentlichkeit trat zunehmend zurück. Es wurde mehr und mehr zu einer isolierten Angelegenheit der vertriebenen Verbände. Überhaupt fand dann der 30. Jahrestag des Kriegsendes keine allzu große Aufmerksamkeit. Die ostpolitische Aufbruchstimmung des Jahres 1970 ist dahin. Damals hat sie der Erinnerung an diesem Datum anderes Gewicht verliehen, schrieb Gunter Hoffmann am 7. Mai 1975 in der Stuttgarter Zeitung. Zu einer Sondersitzung des Bundestages kam es diesmal nicht. Stattdessen hielt Bundeskanzler Schmidt eine wenig beachtete Ansprache vor dem Kabinett, in der er den 8. Mai als Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft würdigte. Auch Bundespräsident Walter Scheel, der am 6. Mai 1975 in der Schlosskirche der Bonner Universität sprach, benutzte den Begriff der Befreiung. Scheel stellte zudem die Verantwortung der Deutschen für die Machtergreifung Hitlers klar heraus und machte deutlich, dass die nationale Katastrophe 1933 begann und nicht erst 1945. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit. Thank you. Das war der sogenannte Buhr-Mord. Das war nur wirklich das letzte Aufgebot des Christian Karls. 8. Mai 1980. Bild. Weg. Karel heimlich aus Deutschland. Bremer Krawalle. 257 verletzt. Flammen, Steine, Blut. Einfach nicht in die Gang. Es waren andere Zeiten. Schön war die Zeit. 1985, 40 Jahre nach der deutschen Kapitulation, erregte das Kriegsende ein bis dahin unerreichtes gesellschaftliches Interesse und war so umstritten wie nie zuvor. Es war vor allem die auf ein neues Nationalbewusstsein zielende Geschichtspolitik Helmut Kohls, die polarisierte. Als der Bundeskanzler am 5. Mai 1985 auf dem Soldatenfriedhof von Bitburg zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedachte, fegte ein Sturm der Entrüstung durchs Land. Denn die Organisatoren hatten übersehen, dass dort neben Soldaten der Wehrmacht auch Angehörige der Waffen-SS begraben waren. Auch dass Kohl an dem Schlesier-Treffen in Hannover teilnahm, das zunächst unter dem anachronistischen Motto »Schlesien bleibt unser« gestanden hatte, erregte die Gemüter. Zudem hatte es im Vorfeld des 8. Mai umfangreiche Debatten gegeben, ob das Kriegsende als Befreiung oder als Zusammenbruch zu sehen sei. Richard von Weizsäcker setzte sich in seiner Rede im Bundestag eingehender und differenzierter als jeder andere hochrangige Repräsentant der Republik vor ihm mit der Vorgeschichte des 8. Mai auseinander, selbst wenn er dabei nicht in allen Passagen seinen eigenen hohen Anspruch einlösen konnte, der Wahrheit, so wie wir es können, ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Dies galt vor allem für seine Ausführungen zur Vernichtung der Juden, die er zwar dezidiert als beispiellos in der Geschichte bezeichnete, doch verfehlte er dann mit der Aussage, die Ausführung des Verbrechens lag in der Hand weniger, gerade ein wesentliches Merkmal der Einzigartigkeit des Holocaust, nämlich die Beteiligung Zehntausender in einem bürokratisierten, hochgradig arbeitsteiligen Verfahren und damit letztlich die historische Realität. Andererseits thematisierte von Weizsäcker ausdrücklich, dass in Wirklichkeit zu den Verbrechen selbst der Versuch allzu vieler trat, auch in meiner Generation nicht zur Kenntnis zu nehmen, was geschah. Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen. Und nicht anklägerisch, aber unerbittlich kritisierte er im gleichen Atemzug die nach 1945 in Deutschland allgegenwärtige Rechtfertigung, nichts gewusst oder auch nur geahnt zu haben. Denn jeder Deutsche konnte miterleben, was jüdische Mitbürger erleiden mussten. Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Der Bundespräsident wollte damit zwar bestimmt nicht der Kollektivschuld das Wort reden, Schuld sei nicht kollektiv, sondern persönlich, hob er hervor, und im Übrigen müsse sich jeder Miterlebende heute im Stillen selbst nach seiner Verstrickung fragen. Doch sprach er sehr wohl eine gesellschaftliche Mitverantwortung an und durchbrach das in früheren offiziellen 8. Mai-Reden erkennbare Interpretationsschema, das die katastrophale Vorgeschichte des 8. Mai 1945 auf Hitler bzw. eine kleine Führungsklique reduzierte und in dem die Deutschen wie andere bloß als passive Opfer des Regimes auftauchten. Einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Im Panzer, der in britischer Nähe des Hauptbahnhof. 8. Mai 1985, Bild. Christiane F., neues Leben, nackt auf schwarzem Sarg. Damals im Mai, heute vor 40 Jahren, hat Deutschland kapituliert. 10 erinnern sich. Ein Amerikaner half mir bei der Geburt. Zahnpasta war meine Lieblingsspeise. So habe ich 45 überlebt. Heute Helmut und Hannelore Kohl, die Kohls, Helmut 15 und Hannelore 12 flohen aufeinander zu. Aber die waren alle, es war so, als ob man doch behütet war, hatte ich das Gefühl. 8. Mai 1990, Bild. Frau Kohl, schwere Operation, DDR, jetzt volle Kraft Deutschland. Schutzlärm und die Panzer auf uns zutreten und alle, die irgendwie gesagt glauben konnten. 8. Mai 1995, Bild. Rex Gildo, ich muss in die Nervenklinik. 8. Mai, Entsetzen über neuen Lübecker Synagogenbrand. Brandfackeln gegen Worte der Versöhnung. Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundespräsident Roman Herzog erhielten die Nachricht von dem Anschlag während eines Versöhnungsgottesdienstes in der Londoner St. Pauls-Kathedrale. 54 Staats- und Regierungschefs gedachten dort des 8. Mai. Abend, Einweihung der neuen Synagoge in Berlin. Das hatte natürlich den Vorteil, man musste sich nicht waschen. Aber man musste ja trinken. Keine Chance und keine Gnade, noch mehr Steuern und Nazi auf. Ein dummer Befehl im gleichen Marsch, so nützlich wie die Pest am Arsch. Nur leere Worte in meinem Kopf, ich denk daran, vergess es nicht. Tod und Zeuge und Verderben, stolze Kanzler und Präsident. Das eigentlich Neue des 50. Jahrestags war die Internationalisierung des Gedenkens. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig, hatte Richard von Weizsäcker noch am 8. Mai 1985 festgestellt. 10 Jahre später war das Vereinigte Deutschland eingebunden in ein gesamteuropäisches Gedenkprogramm. Den zentralen Staatsakt im Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt am 8. Mai 1995 beging es im Beisein der 4 Siegermächte. Einen Tag später versammelten die Staats- und Regierungschefs auch Helmut Kohl in Moskau. Auch unterhalb der Ebene des offiziellen Gedenkens und unabhängig von staatlichen Initiativen und Ritualen entwickelte sich das Jahr 1995 zu einem super Gedenkjahr. Land auf, Land ab tobt sich ein bislang nicht erlebter Erinnerungsdrang aus, behauptete der Spiegel bereits im April, ohne damit sonderlich zu übertreiben. Deutsche jeglicher Herkunft stürzen sich derzeit mit fast schon beängstigender Werf auf ihre Vergangenheit. Der von Richard von Weizsäcker definierte ethische Imperativ, demzufolge erinnern bedeute, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Innern wird, scheinen mittlerweile ein Massenbedürfnis geworden zu sein. Ein Massenbedürfnis, dem auf der anderen Seite auch ein entsprechendes Angebot gegenüberstand. So wies allein der Veranstaltungskalender der Stadt Hamburg zum 50. Jahrestag des Kriegsendes mehr als 60 Eintragungen auf. Außerdem schalteten konservative Intellektuelle und Politiker, unter ihnen der CDU-Politiker Alfred Drecker und der ehemalige Generalbundesanwalt Alexander von Stahl, am 7. April 1995 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine viel diskutierte Anzeige. Gegen das Vergessen. In dieser wurde daran erinnert, dass das Kriegsende nicht nur das Ende des Dritten Reiches bedeutete, sondern zugleich auch den Beginn von Vertreibungsterror und neuer Unterdrückung im Osten und den Beginn der Teilung unseres Landes. Schön war die Zeit, grüß so schön, die Liebe Zeit, in der Ferne. So schön war die Zeit, mit Freud und Leid verringt. Zeit, alles liegt so weit, so weit. Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun gehen. Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch. Auf Wiedersehen. Doch bevor ihr geht, hört uns kurz noch zu. Wir können doch nicht schlafen, finden keine Ruhe. Da gibt es noch etwas, das ihr wissen müsst, und das für immer gilt. Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer, für immer, für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk. Sollen deine Kinder alle Gruftis werden? Für immer Punk! Für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk! Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer, für immer Punk möchte ich sein, für immer Punk! Willst du wirklich immer Hippie bleiben? Für immer, for once in my life I've got something to say. I wanna say it now but not today. Love has been given so only shy. So let's all clap and let's all try. Für immer tot möchte ich sein, für immer tot. Leg mich in das Grab hinein und für immer tot, das möchte ich sein. Für immer bereit, das möchte ich sein, für immer bereit. Willst du wirklich immer nüchtern bleiben? Für immer bereit. Für immer weg, das möchte ich sein, für immer weg. Immer unter Rücken schlagen, für immer. Als Engel über Heimelsrasen, für immer krank möchte ich sein, für immer krank. Für immer bei der kranken Schwester, für immer bei ihr sein. Viva Frank, 10 Jahre lang, schönen Dank. Und wegen aller 100 Jahren, viva, viva, viva, viva Frank. 2 Meter lang, so muss er sein, 3 Meter lang. Dass deine Schwestern große Augen kriegen. 4 Meter, 5 Meter lang. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Wohnung, Wasser, Herz. Es gab eine Möglichkeit, die aber auch nicht gerade ungefährlich war. Das heißt, man musste im Treppenhaus 8. Mai 2000, Bild. Dschungelgeisel Frau Wallert. Wie lange hält sie das noch durch? Terrornest Rote Flora. Die Polizisten reden sich den Frust von Leib. Und wir haben noch durch, was da flackten die weißen Bettlaken in das nächste Dachgeschoss. Und so über mehrere Häuser hinweg, dort wieder die Treppe abwärts. Und vor dem Ausgang des letzten Hauses war auf dem Pflaster eine alte Berliner Pumpe, wo früher die Pferde der Droschkenbäume getränkt wurden. Riesiges gusseisernes Ding mit einer Schwengelpumpe. Die war etwa 35 Meter von der Gegend, hier von der Straße. Das war die Kleine und meine Mutter, die kroch hier durch. Bussenfüte, das kann ich mir vorstellen. Sie saßen da und tranken mit Wasser und Kaffee aus dem guten Straßen. Und plötzlich kommen zwei polnische, wie hießen die, zwei Satzabäden. Ich war nicht so mehr, und ich sagte, seit ich stand, war ich oft mit dem Leibgang. Das war 17 Grad. Heute mit einem Blick auf das deutsche Gedenkverhalten. Für das musikalische Kontrastprogramm sorgten neben Rudi Schurike und Freddy unter anderem auch Slime, Normal, Daily Terror, Die Ärzte, Chaos Z und Die Fehlfarben. Wir wünschen einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Weil wir uns gut verstehen, hab ich dich gar zu gern bei mir. Leider musst du schon gehen, ein Wort zum Abschied sag ich dir. Auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort, denn ohne dich ist's halb so schön. Darauf hast du mein Wort. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, das eine Glaube mir. Nachher wird es nochmal so schön, das Wiedersehen mit dir. Wir können's oft nicht zeigen, was unser Herz verschwiegen spricht, muss dann der Mund auch schweigen. Sag doch das Herz, vergiss mich nicht. Auf Wiedersehen, das eine Glaube mir. Nachher wird es nochmal so schön, das Wiedersehen mit dir. Nachher wird es nochmal so schön, das Wiedersehen mit dir. The National Broadcasting Company delays the start of all its programs to bring you a special bulletin. It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies. No strings attached. Thank you.